Mein allmächtiger Herr und Gott, blick auf mich in meiner Niedrigkeit, auf den geringsten deiner Diener. Ich bete zu dir aus dem Sünderschlamm, der mich zu verschlingen droht, und gestehe vor deiner unermesslichen Herrlichkeit. Ich habe große Schuld auf mich geladen, die mich schmerzt wie ein Stachel im Fleische. Ich habe mich der Wollust hingegeben. Ich habe einen Jungen gezeugt, der dem fünften Gebot spottet, habe ihn verbergen lassen im Zirnatal, wo er seiner Mordlust weiter frönt an Heidenweibern. Ich will bekennen und büßen und alles tun, was du von mir verlangst, jede Strafe annehmen, ohne ein Wort der Klage. Doch bitte ich dich, himmlischer Vater, verschließe dein Ohr vor meinem Rufen nicht. Sende mir ein Zeichen deiner Barmherzigkeit, oh, denn ohne sie... Nur ein paar Momente, Diener, hörst du? Ja. Severin, du bist es wirklich. Eure Exzellenz? Nicht mehr. Ich bin nur noch ein einfacher Gottesmann. Nicht, wenn es nach mir ginge. Was tust du hier? Ich habe seine Exzellenz Konrad von Rauris gebeten, mich von euch verabschieden zu dürfen, bevor ich in der Verbannung von einem persischen Säbel in zwei Hälften gespalten werde. Der Herrgott wird euch schützen. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, ob er mir noch zugewandt ist. Es schmerzt mich, dass ich im Prozess nicht mehr für euch tun konnte. Gräme dich nicht, Severin. Du hast recht gehandelt. Die Wahrheit gesagt vor Gott und dem Erzbischof. Das macht es nicht besser. Wenn du wirklich etwas für mich tun möchtest, und ich weiß, ich kann es nicht von dir verlangen, weil du mir nicht mehr unterstehst. Sprecht es aus und es ist getan. Gut. Gut. Der letzte Gefallen, um den ich dich bitte. Schick eine Taube gen Zirnatal. Mit der Nachricht über das, was hier geschehen ist. Die Mariänser müssen wissen, dass des Erzbischofs Männer auf dem Weg sind, um sie aus Maria Zirn zu vertreiben und um alle Heiden zu töten. Alle Heiden. Und meinen Sohn. Gräuel. Kapitel 7. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Psst, ruhig, ganz ruhig. Brave Taube, so ist gut. Komm, komm, komm, auf geht's. Flieg los. Severin Dornberger. Du brauchst dich nicht hinter der Turmmauer zu verstecken. Ich weiß, dass du da bist. Ich verstecke mich nicht, Martin von Dänemark. Ich bin nur in Deckung gegangen, weil du wie ein Närrischer mit deiner Armbrust umherschießt. Was fällt dir ein, meine Brieftaube zu töten? Nun, es ist nicht deine Taube. Sie gehört dem neuen Bischof von Chiemsee, seiner ehrwürdigen Exzellenz Clemens von der Alt. Und genau der hat mir befohlen, ein Auge auf dich zu haben, Severin Dornberger, weil er sicher ist, dass du eine Taube nach Maria Zirn schicken willst, um das Mönchspack zu warnen. Und was soll ich sagen? Er hatte recht. Was redest du? Die Taube sollte nicht nach Maria Zirn. Ach ja? Dann wirst du wohl nichts dagegen haben, dass ich mir die Nachricht ansehe, die sie überbringen sollte. Und ob ich was dagegen habe, aber das schert dich wohl nicht. Nein, das schert mich einen feuchten Hundefurz. Na, dann wollen wir mal sehen, Severin Dornberger, was du hier geschrieben hast. Hä? Was denn? Kannst du nicht lesen, Martin? Werd nicht frech, du räudiger Knecht. Was soll das hier sein? Eine Nachricht an Walter, meinen Nachfolger als Leibdiener des Bischofs. Wie du liest, wünsche ich ihm Gottes Segen bei seiner neuen Aufgabe. Und da er noch in Herren Chiemsee weilt, kann ich ihm dies nicht persönlich sagen. Nun schuldest du dem Bistum eine Taube, Martin. Und ich muss die Nachricht an eine neue binden und nochmals losschicken. Ein Dreck wirst du tun. Du verschwindest aus dem Turm dort oben und betrittst ihn nie wieder. Auf Geheiß des Bischofs. Und du wirst dich auch in keinen anderen Taubenschlag in Salzburg verlaufen. Hörst du? Ich und meine Männer werden dich im Blick behalten, Severin. Das kannst du auch im Wirtshaus. Ich kenne eins, das schon geöffnet hat. Komm, ich lade dich auf einen Humpen ein. Unsere Plauderei hat mich ganz durstig gemacht. Du wirst beschattet und ferngehalten von allen Taubenschlägen? dann ist meine eben ausgesprochene Bitte an dich vergebens. Das Zernatal wird ohne Warnung seinem Schicksal entgegengehen. Das kann man so nicht sagen. Was soll das heißen, Severin? Nun, ich habe zwei Dinge vorausgeahnt. Zum einen euren Wunsch, die Mariensa in Kenntnis zu setzen. Deshalb war ich, wie eben berichtet, vor meinem Besuch bei euch heute früh im Taubenturm. Aber deine Taube sollte doch nach Herrn Chiemsee und nicht nach Zirn fliegen. Was uns zu meiner zweiten Vorahnung bringt. Ich wusste, dass Marten mir nach eurem Prozess auf den Fersen ist. Deshalb war die erste Taube der Köder für meinen Verfolger. Die zweite war die ins Zirnertal. Welche zweite Taube? Marten hat euch doch keine mehr schicken lassen. Nun, ich hatte nicht nur zwei Nachrichten bei mir, als ich zum Taubenschlag in den Turm hinaufstieg. Verborgen unter meinem Gewand trug ich auch einen Apparatus, den ich vor einiger Zeit erdacht und konstruiert habe. Bestehend aus zwei gleichschweren Säckchen aus Sand, befestigt an einer Art Wippe aus Holz. Diesen Mechanismus habe ich am Käfig mit der Taube angebracht, die die Nachricht ins Zirnertal bringen sollte. Genauer gesagt an der Käfigtür. Ja und? Ich habe ein winziges Loch in eines der Säckchen gestochen. Gerade so groß, dass ein feines Rinnsal an Sand herausrieseln konnte. Nach und nach gerieten die Säckchen immer mehr aus dem Gleichgewicht. Das Schwere senkte sich und hob so den Riegel der Käfigtür immer weiter nach oben. Und ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Marten und ich unseren Humpen im Wirtshaus bekamen, war die Tür entriegelt, schwang auf und die Taube flog los Richtung Zirnertal. Unbeachtet von irgendjemandem. Severin, du bist der beste Mechanikus der Christenheit. Zu viel der Ehre, Gernot. Dank dir, Severin. Nun gibt es doch noch Hoffnung für Zirn. Jakob Olward. Guten Tag, Vater Abt. Ich habe dich beim Morgengebet vermisst. Oh, verzeiht, ich blieb in meiner Kammer, um nachzudenken. Über das Gräuel? Ja. Und ich habe den Herrn im Stillen gepriesen und zu ihm gebetet, dass er mir hilft, die Wahrheit herauszufinden. Die Wahrheit? Ich dachte, ihr seid geschickt worden, um den Dämon zur Strecke zu bringen. Dämonen erscheinen in vielerlei Gestalt, Vater. Jakob Olward! Ich warte auf Was dich! Was ist denn das? Wie ich es versprochen habe! Das ist der Schmied aus Quill. Jakob Olward! Ist er von Sinnen? Er trauert um seine tote Tochter. Die, die vom Gräuel zerfleischt wurde. Ihr erinnert euch, Egidius? Jakob! Und jetzt will er, dass wir in den Schlund hinabsteigen. Worauf wartest du dann noch, Dämonenjäger? Such das Gräuel im Schlund, im Tal, auf dem Zirner Joch. Dämonenjäger! Treib es auf, wo auch immer es sich versteckt. Wo bleibst du? Alles zu seiner Zeit, Vater Abt. Alles zu seiner Zeit. Ich dachte schon, du wolltest dich drücken, Dämonenjäger. Dir auch einen schönen guten Tag, Schmied. Du kommst früher als erwartet. Schön wird der Tag, wenn ich dem Gräuel diese Lanze hier in den Leib ramme. Du sollst deine Rache bekommen, Ulrik. Aber zuerst führ mich ins Dorf zu deinen Leuten. Die Bestie ist nicht im Dorf. Sie ist im Schlund. Was willst du also in Quill? Das, guter Mann, erkläre ich dir auf dem Weg dorthin. O ewiger himmlischer Vater, ich habe vielfältig wieder deine Güte gesündigt. Ich habe mich zu Mutwillen verleiten lassen und Schande über den Namen der Kirche gebracht. Und dennoch bitte ich dich in deiner unendlichen Barmherzigkeit, verschone die Kornbichler Anna, denn sie wusste nicht, was sie tat. Und verschone mein Fleisch und Blut mit Namen Gideon. Verzeih ihm die Bosheit und die schrecklichen Taten. Erbarme dich seiner und führe ihn zurück auf den richtigen Weg. Sieh an. Gernot von Binz, auf den Knien hoch oben im Büßerturm, statt auf einem Bischofsstuhl. Marten von Dänemark, was willst du hier? Dir eine Botschaft des neuen Bischofs vom Chiemsee überbringen. Ich will sie nicht hören, du kannst wieder gehen. Die Zeiten, in denen du jemanden von irgendwo wegschicken konntest, sind vorbei, Gernot. Dein Herr, Clemens von der Alst... Seine ehrwürdige Exzellenz, meinst du wohl? Er ist voller Niedertracht. Wie kannst du das sagen, Gernot? Er will nur das Beste für dich. Er möchte, dass du dich von allen irdischen Plagen befreist und wie Engel durch die Lüfte schwebst. Was? Und alles, was du dafür tun musst, ist aus diesem Fenster dort herauszufliegen. Was? Du bist verrückt, Marten von denen. Komm, ich helfe dir ein bisschen. Bleib weg von mir! Bleib weg, oder ich schreie! Das glaube ich nicht. Siehst du? Schlag einem Mann auf den Kehlkopf und kein Ton kommt mehr aus seinem Maul. Und jetzt los! Bitte, willst leben? Ja. Und du würdest alles dafür tun? Ja. Alles. Bitte. Gut. Wenn du leben willst, Gernot von Binz, dann solltest du jetzt schleunigst fliegen lernen. Dass sie es einem aber auch immer so schwer machen müssen. Und kein Speer und kein Schwert und keine Axt drang durch seine Haut. Die Haut war wie der Leder 100. So steht es in den Aufzeichnungen des Gründers von Mariazirn. Na und? Ja, begreifst du nicht, Ulrik? Du wirst mit deiner Lanze da nichts anrichten können. Und woher will das dein toter Gottesmann gewusst haben? Ha? Hat er das Gräuel gesehen? Nein, aber deine Vorfahren aus Quill, die haben es ihm erzählt. Denkst du, sie haben gelogen? Vor Hunderten von Jahren war der Stahl noch nicht so hart wie heute. Der Gräueltöter hier ist mit Hass geschmiedet und er wird seinem Namen Ehre machen. Ja, dann sag mir, Ulrik, hast du schon einmal gegen ein Wesen mit unverletzlicher Haut gekämpft? Nein. Du etwa? Allerdings. Und ich lebe noch. Ach ja? Und was soll das für ein Biest gewesen sein? Der Harzer Lindwurm. Der Harz ist ein Gebirge, einige Tagesritte von hier im Norden. Dorthin rief man mich, weil ein Lindwurm in den Hügeln und Wäldern sein Unwesen trieb. Nahe der Stadt Brunla. Schmied, weißt du, was ein Lindwurm ist? Ich weiß, was ein Regenwurm ist. Na nun, der Lindwurm ist größer. Größer als jedes Tier, das du je gesehen hast. Eine Eidechse gleich. Aber riesig. Der Kopf groß wie ein Haus. Der Leib wie drei Scheunen. Das Maul gespickt mit Zähnen, dick wie angespitzte Baumstämme. Die Zunge lang und schnell wie eine Peitsche. Die Augen. Wagenhaft groß, grün und böse. Auf vier klauenbesetzten Füßen rennt er über Stock und Stein. Entwurzelt dabei Bäume. Frisst alles, was ihm vor die gierigen Kiefer kommt. Kuh, Schwein, Ziege, ja, nicht einmal von Menschen macht er Halt. Und fliegen kann er wohl auch noch. Oh ja, Schwingen groß wie die Segel der Nordmänner hat er. Allein dort, wo er lebte, tief unter der Erde, halfen sie ihm nicht viel. Dort hinein ging ich in eine riesige Höhle im Fels. Aber erst nachdem du mit jedem Menschen im Gebirge gesprochen hast, oder? Ja, und wie mit dir hier im Zirnertal hatte ich auch dort einen eigenwilligen Gefährten. Ziegenbock namens Bolzen. Nur, dass Bolzen weit weniger gern in die Tiefe der Felsen wollte als du. Ich musste ihn an einem Strick hinter mir herschleifen. Über einen verborgenen Eingang, den nur die Einheimischen kennen, stiegen wir hinab und vor unseren Augen öffnete sich eine unterirdische Welt. Voll langer Grotten, klarer Seen und grünlich schimmernden Gestein, das die Dunkelheit erhellte. Ein Labyrinth aus Fels, in dem man sich hätte verlaufen können. Doch der Weg zum Lindwurm war gepflastert mit den Gebeinen seiner Opfer. So stiegen Bolzen und ich über Hügel aus Knochen, Rippen und Schädeln, bis sich vor uns eine enorme Höhle erhob, einer Kathedrale gleich. Und mitten darin lag das mächtige, vierfüßige, geflügelte Schlangentier und schlief, satt gefressen. Aber das würde nicht lange so bleiben, denn Bolzen blökte in Panik, als er das Wesen roch. Ich band den Ziegenbock an einem aufragenden Fels fest und verbarg mich in einer Nische der Höhle. Kurz darauf, geweckt von Bolzens Schreien, öffnete der Lindwurm sein wagenradgroßes grünes Echsenauge. Es erblickte Bolzen und der mächtige Leib hob sich empor, getrieben vom Appetit auf frisches Ziegenfleisch. Die Höhlenwände erzitterten von seinen schweren Schritten. Bolzen schrie vor Panik. Aber da hatte der Lindwurm schon die mächtigen Kiefer geöffnet und den armen Bock mit einem Bissen in zwei Hälften geteilt und verschluckt. Das war mein Moment. Ich sprang mit gezogenem Schwert aus der Nische hervor und wollte es dem Untier in den Nacken rammen. Doch die Haut eines Lindwurms, musst du wissen, Schmied, ist bedeckt von Schichten metallener Schuppen. Es ist, als hätte das Tier 10 schwere Rüstungen übereinander. Dort ist kein Durchkommen. Vergeblich hieb und stach ich zu, 1, 2, 3 Mal. Doch ich war für die stattliche Echse nicht mehr als ein Schmetterling, jedoch einer aus feinem Fleisch. Und so wand sich der Wurm mir zu, um mich zu verspeisen, und ich hieb auf seine Schnauze, um ihn von mir fernzuhalten. Doch der trieb mich mit schauerlichem Gebrüll bis an die Höhlenwand. Hinter mir, Auge in Auge, stand ich mit dem gefräßigen Tod. Ja, warum hast du nicht in eines davon dein Schwert gerammt? Ja, das habe ich versucht, Ulrik. Doch sein Lidschlag war schneller und jedes Augenlid geschützt durch Heerscharen an Panzerschuppen. Und doch bist du hier, lebendig und sprudelnd, wie der Wasserfall der Quill dort oben am Fels. Es gab kein Entkommen. Hinter mir die Wand, links und rechts die Tatzen des Wurms. Die Bestie würde mich mit seinen Fängen zerfleischen wie den armen Ziegenbock. Und es blieb mir nur eins, um das zu verhindern. Die Flucht nach vorne. Nach vorne? Aber da war doch sein Maul. Und in eben das bin ich hineingesprungen. Mit einem Satz, als er es aufriss. Mein Schwert voran, rutschte ich den Rachen der Bestie hinunter bis in seinen Magen. Hüfthoch stand ich in einem stinkenden See aus Magensäften und halbverdautem. Die faulige Luft raubte mir den Atem. Mit einem Mal tauchte aus der Suppe das Vorderteil von Bolzen auf. Zuerst die Hörner und bald danach der ganze Kopf. Und ich schwöre bei Gott, er hat mich vorwurfsvoll angesehen. Ja. Ist es nicht stockdunkel im Leib eines solchen Biests? Wieso? Na, wie konntest du den Gesichtsausdruck vom verdammten Bock erkennen? Oder hat der Lindwurm erst ein paar brennende Fackeln verschluckt? Ach so, nein. Sein Blut, das ihm durch die Adern fließt, das leuchtet grün wie Sonnenlicht, das durch einen Smaragd fällt. Hast du mal einen Smaragd gesehen? Nein. Na, grün, jedenfalls. Ich saß also im Wanz des Wurms fest und wäre wegen der gärenden Gase bald erstickt. Na, selbst schuld. Was springst du auch in den Rachen des Ungeheuers? Dort wäre ich doch so oder so gelandet. Außerdem tat ich es, weil ich eine Vermutung hatte. Und sie stellte sich als richtig heraus. Ja, und? Außen war der Kyffhäuserwurm zwar durch metallene Schuppen geschützt, sein Inneres jedoch war fleischig weich und verletzlich wie das eines jeden anderen Getiers. Und so fing ich an, mit meinem Schwert zu hauen und zu stechen, hierhin und dort. Grünes Blut schoss aus den Magenwänden. Der Lindwurm bäumte sich auf, das Vieh zuckte und würgte. Und ich wusste, gleich würde er mich auskotzen wie der Jüngling das Bier nach dem ersten Rausch. Und wirklich, ein Magenkrampf, ein gewaltiger Stoß und ich schoss aus dem Magen durch die Speiseröhre. Und auf der Fahrt nach oben schlitzte mein gezücktes Schwert dem Untier den Rachen in ganzer Länge von innen auf. Ich wurde mit einem Schwall aus Kotze zurück in die Höhle geschleudert. Direkt an einen großen Felsbrocken, wo ich das Bewusstsein verlor. Und als ich wieder erwachte, lag der Lindwurm tot vor mir. Von innen heraus verblutet, dahingerafft durch meine Schnitte in seinem Leib. Irgendein Beweis, dass deine Geschichte stimmt, Dämonenjäger? Ein Zahn der Bestie, eine Klaue? Nein, nichts dergleichen. Hm. Aber ich beschreibe dir gern den Weg zu seiner Höhle. Dann kannst du selbst nachsehen, sein Skelett liegt ganz sicher noch da. Ich sag dir was, Jakob. Sobald du mit mir in den Schlund steigst und dich dem Gräuel stellst, glaube ich dir jede deiner Mären. Servus, Herr Wirt. Gott zum Gruße. Dein Bündel da sieht schwer aus. Es umherzuschleppen macht bestimmt durstig. Wie wär's mit einem Bier? Jetzt nicht, guter Mann, aber ein Zimmer würde ich nehmen. Ja, ich hätte da noch eins. Aber ich will ehrlich mit dir sein. Dort drin ist einer gestorben, vor nicht mal 2 Tagen. Ach, und der ihn erstochen hat, ist noch drin? Nein. Der ist wieder gegangen. Ach, nun gut, dann nehme ich's. Hier, für wie lange reicht das? 1 Woche. Gemacht. Deinen Namen brauche ich noch. Severin Dornberger. Warte. Du bist der Leibdiener des Bischofs, nicht wahr? Bis gestern war ich's. Ja, Herr im Himmel, ich hab's eben erst von einem Gast erfahren. Schreckliche Sache. Und da werfen sie dich keine Stunde später raus. Was hast du erfahren? Na, das mit dem Bischof vom Chiemsee, dass Gernot von Binz zu Tode gestürzt ist aus dem Büßerturm. Was? Was hatte der Bischof überhaupt im Turm zu suchen? Hey, was ist mit deinem Bündel, Severin Dornberger? Und mit dem Zimmer? Konrad von Rauris, Eure Exzellenz, ich bin so schnell, stimmt wie ich konnte. Stimmt es, Clemens? Sag mir, dass es nur Gerüchte sind. Salzburgisches Gemisch. Ich habe seinen Leichnam selbst gesehen am Fuß des Turms. Wie kann so etwas passieren? Niemand konnte damit rechnen, dass Gernot sich... Weißt du, was das bedeutet, Clemens? Ein ehemaliger Bischof stürzt sich aus dem Salzburger Büßerturm in den Tod. Ich wollte, dass die Angelegenheit in aller Stille und ohne jegliches Aufsehen geregelt wird. Das wird die Runde machen. Ja. Über Salzburg hinaus. Ich werde mich dafür vor seiner Heiligkeit, dem Papst, erklären müssen. Das ist äußerst unangenehm, Eure Exzellenz. Von nun an darf nichts mehr schiefgehen, Clemens. Nein. Diese Kornbichlana, das Weib, das Gernots teuflischen Sohn geboren hat, hast du sie weggeschafft? Gleich morgen bringe ich sie mit 2 meiner Getreuen aus der Stadt heraus und verfahre mit ihr wie besprochen. Und was ist mit Martin von Dänemark und seinen Männern? Sind abmarschbereit und reiten gen Maria Zirn, wann immer ich es ihnen befehle. Je eher, desto besser. Ich werde veranlassen, dass sie noch heute ausrücken. Gut. Und wo wir gerade dabei sind, die Männer kennen sich im Zirnertal nicht aus. Vielleicht könnte sie ein Ortskundiger begleiten? Denkst du da an jemand Bestimmten? Ja. In der Tat, Eure Exzellenz. So, herzlich willkommen in Quill, großer Dämonenjäger Jakob Olwart. Da ist die Mühle, da das Schulzenhaus und hinten meine Schmiede. Sagst du mir jetzt, was du hier willst? Einfach nur einigen Leuten ein paar Fragen stellen, mehr nicht. Fragen. Fragen. Wann hast du Otto das letzte Mal gesehen? Wo warst du in der Nacht des ersten Mordes? Aha. Worüber genau habt ihr euch gestritten? Und du hast wirklich nichts gehört am Flussufer? Bist du dem Mönch namens Christian niemals begegnet? So, so. Wie lange hast du diese Leibschmerzen schon? Was haben die Mönche mit dir gemacht, als du verletzt im Kloster lagst? Und der Abt selbst hat dich durchs Tor gelassen, obwohl du eine Frau bist? Arnulf von Quill. Wieso sagt mir dieser Name etwas? Und sein Weib hat den Bären wirklich erschlagen, ja? So, Jakob. Noch jemand, den du sprechen willst? Nein, das wäre alles. Dann lass uns endlich gehen. Oh, du musst mich nicht zurück zum Kloster begleiten, Ulrik. Zum Kloster? Wieso zum Kloster? Weil ich dort über all das, was ich hier erfahren habe, in Ruhe nachdenken kann. Und was ist mit dem Schlund? Mein Freund, ich verspreche dir, morgen steige ich mit dir hinab in die Höhle. Morgen. Morgen Vormittag. Gleich zum Sonnenaufgang. Mein Freund, das ist die beste Tageszeit, um einen Dämon zu fangen. Lass mich durch, hey, lass mich durch, geh zur Seite. Lass mich durch zu dem Leichnam, das ist mein Herr, der dort liegt. Exzellenz. Nein. Seht an, bis in den Tod hinein sein ergebener Diener, wie anrührend. Was willst du hier, Martin von Dänemark? Schon vergessen, ich gebe Acht auf dich, Severin Dornberg. Ist das hier dein Werk? Aber, die Trauer vernebelt dir den Verstand, treuer Diener. Du warst es. Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig, öffentliche Anschuldigungen auszusprechen, ohne jeden Beweis. Severin Dornberger? Und jetzt auch noch ein Mann der Leibgarde. Könnt ihr mich denn nicht alle für einen Augenblick in Frieden lassen? Das geht nicht. Der Erzbischof will dich sehen. Dein Bauchgrimm wird nicht besser, Veit. Es wird erst weggehen, wenn die Götter besänftigt sind. Wenn dieser Dämonenjäger nicht mehr herumläuft und dumme Fragen stellt und die gesamte Mönchsbande aus dem Tal verschwunden ist. Wegen diesen Christen brennt mein Wanst wie Höllenfeuer. Ihretwegen ist das Greuel entfesselt und hat dein Kind geholt. Und Ulrichs. Du hast recht. Sie bringen uns nichts als Unglück. Aber der Schulze wird nicht gestatten, dass wir etwas unternehmen. Lamprecht bleibt nur so lange Schulze, wie das Dorf es will. Wenn wir genug Leute aus Quill hinter uns scharen, die gegen ihn sind, können wir ihn zwingen, sein Amt niederzulegen. Und wer soll an seiner Stelle Schulze sein? Du, Gott. Du. Eure Exzellenz, ihr habt nach mir verlangt? Severin, du Guter, komm zu mir. Du siehst mitgenommen aus. Der Tod seiner Exzellenz. Verzeiht. Es ist schon gut. Gernot von Binns Freitod entsetzt uns alle. Was er getan hat, ist nicht zu begreifen und unverzeihlich. Sich selbst das Leben zu nehmen, ist eine Todsünde, du weißt das. Ja. Sein Leib darf nicht in geweihter Erde beigesetzt werden. Seiner Seele bleibt der Weg in den Himmel verwehrt. Vorausgesetzt, Eure Exzellenz, er hat sich wirklich selbst entleibt. Was willst du damit sagen? Severin. Als ich hörte, was passiert ist, lief ich so schnell ich konnte zum Büßerturm. Dort sah ich Gernot von Binns liegen, Leib und Schädel vom Aufschlag zerschmettert, das Leben in Gänze aus ihm entwichen. Die Arme zum Turm hin ausgestreckt, die Beine vom Turm weg. Ja und? Ach, Exzellenz, wenn ein Mann sich das Leben nehmen will, so steigt er auf den Fenstersims und lässt sich nach vorne hinfallen, die Arme weg von der Mauer. Gernot dagegen sah aus wie einer, der sich am Turm festhalten wollte. Das tut kein Lebensmüder. Nun, vielleicht hat er sich während des Falls anders überlegt. Der Sturz aus dieser Höhe, Eure Exzellenz, dauert nur einen Wimpernschlag. Niemandem gelingt es, in so kurzer Zeit seinen Körper in der Luft zu wenden. Mir scheint, in deinen Worten schwingt ein schwerer Vorwurf mit. Mich würde interessieren, gegen wen du ihn aussprichst. Das vermag ich nicht zu sagen, Eure Exzellenz, denn um einer Person etwas vorzuwerfen, braucht man Beweise und die habe ich nicht. Aber ich mache mir Sorgen, auch um euch. Mich? Es passieren Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Ich bitte euch, gebt Acht auf euch. Du bist ein guter Mensch, Severin. Deine Sorge ehrt dich. Aber der Herrgott wacht über mich. Gewiss, Eure Exzellenz. Und nun, da du eine Bitte an mich ausgesprochen hast, habe ich auch eine an dich. Lamprecht! Vater! Hier ist der verdammte Fisch. Was regst du dich so auf über die Forelle? Ich reg mich nicht über den Fisch auf. Sondern? Der Fischer hat mich gefragt, was er von mir bekommt, wenn er bei der Abstimmung auf meiner Seite ist. Welche Abstimmung? Das habe ich ihn auch gefragt. Und? Er hat gesagt, der Müller geht von Tür zu Tür und erzählt, dass er mich als Schulze ablösen will. Dolf will gegen mich antreten. Dolf? Was? Wie kommt er darauf? Nicht von allein. So viel steht fest. Du musst mit ihm sprechen, Lamprecht. Oh nein. Ich rede nicht mit der Puppe. sondern mit dem, der sie spielt. Hier. Du hast dir deine Belohnung verdient, Martin. Viel Geld für einen leichten Stoß. Und für deine Verschwiegenheit. Der könnt ihr euch immer sicher sein, Clemens von der Alz. Was ist mit der Wache vor Gernots Zelle? Der Mann ließ sich kaufen. Wie kannst du dir sicher sein, dass er nicht redet? Naja, er bekam Geld von mir. Und die Aussicht auf das, was meine Männer seinem Weib und seinen Kindern antun, wenn er mich verrät. Wenn die Angelegenheiten im Zirnertal geregelt sind, werden weder du noch deine Männer Salzburg je wieder betreten. So haben wir es vereinbart, Eure Exzellenz. So werden wir es halten. Gut. Und ihr werdet jemanden mitnehmen nach Maria Zirn? Jemanden mitnehmen? Wen? Severin Dornberger. Hat das einen bestimmten Grund? Offiziell, weil er sich dort auskennt und euch den rechten Weg ins Tal zeigen kann. Und inoffiziell? Weil du ihn während der Reise immer im Blick hast, weil er von unterwegs keine Tauben Richtung Kloster schicken kann und weil ihm im Tal ein fürchterliches Schicksal ereilen wird. Der tödliche Sturz von einem Felsen, die Eingeweide herausgerissen von einem Wolf, durchbohrt von einem Heidenspeer. Wie Severin stirbt, überlasse ich dir. Nur sorge dafür, dass er es tut. Ah, der Schulze. Welch hoher Besuch. Du steckst dahinter, Veit. Keine Ahnung, wovon du redest. Du hast Dolph überredet, die Leute gegen mich aufzuwiegeln. Du hast ihn beschwatzt, durchs Dorf zu ziehen und ihnen zu erklären, er sei der bessere Schulze. Was hätte ich davon? Du weißt, dass er als Müller gern gesehen ist bei allen hier. Die Leute mögen ihn lieber als dich. Ohne ihn gäbe es kein Brot. Wir müssten unser Korn fressen wie die Vögel. Du weißt, dass sie ihm zuhören, wenn er redet. Sein Wort hat Gewicht. Und du weißt auch, dass er keine Ahnung davon hat, was es heißt, einem Dorf vorzustehen. Wenn es zur Abstimmung kommt und er gegen mich gewinnt, wird er deine Hilfe suchen. Und du wirst ihm einflüstern, was er zu tun hat. Du willst der geheime Schulze von Quill sein. Und selbst wenn es so ist, was willst du dagegen tun? Mich totschlagen? Nein, Veit. Ich will dir ein Angebot machen. Jakob Olvard, seid ihr vorangekommen mit euren Nachforschungen? Nun, das Bild von den Zuständen im Dorf und hier im Kloster fügt sich allmählich zusammen, Vater Abt. Zustände? Ich dachte, die seien eindeutig. Es gibt einen Dämon, der das Tal in Aufruhr hält und Heide wie Chris tötet. Ihr habt den Auftrag, ihn zurück ins Höllenfeuer zu schicken, aus dem er gekrochen ist. Sicher. Und ich bin beinahe so weit, mich dem Bösen von Angesicht zu Angesicht zu stellen. Nur noch einige wenige Dinge muss ich erfahren. Ich hörte zum Beispiel, dass sich etwas im Nordturm eures Klosters verbirgt und wüsste gerne was. Von wem hast du das gehört? Darüber bin ich euch keine Rechenschaft schuldig, Egidius. Der Nordturm hat nichts mit dem Gräuel zu tun. Wenn ein Tal von einem Dämon befallen ist, dann hat alles, was im Tal geschieht, mit dem Dämon zu tun. Wenn ich also bitten dürfte... Nein, dürft ihr nicht. Denn eure Worte überzeugen mich nicht. Gut. Wenn nicht meine, dann vielleicht die des ehrwürdigen Erzbischofs Konrad von Rauris, der in diesem Schriftstück ausdrücklich verfügt hat, dass mir Tür und Tor zu öffnen sei, wenn ich es wünsche. Und der Nordturm, der hat doch eine Tür, oder? Kommt, ihr Hühner, kommt. So ist gut. Fresst euch satt, damit ihr einen feinen Braten fürs Mondfest abgebt. Zwinter! Vater! Du bist zurück? Ja. Wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht, weil du so zornig warst. Beim Ziegenbauern. Dann ist Veit der, den du den Puppenspieler nennst? Gewissermaßen. Und? Hast du dich mit ihm geeinigt? Er wird den Müller überreden, nicht gegen dich anzutreten? Das kommt darauf an. Worauf? Ob du eine gehorsame Tochter bist. So. Jakob Olvard, der Nordturm. Egidius, wer ist der Mann, der dort liegt? Ein Bruder unseres Ordens. Ja, er hat doch sicher einen Namen. Bruder Gideon. Warum ist Bruder Gideon hier eingesperrt? Und warum bewegt er sich nicht? Ich habe am Tag eurer Ankunft einen schweren Exorzismus an Gideon durchgeführt. Seitdem schläft unser Bruder. Eine ganz normale Reaktion auf eine Teufelsaustreibung, wie ihr als Dämonenjäger sicher wisst. Und wie hat sich seine Besessenheit gezeigt? Ja. Naja. Er fluchte und beschmutzte den Namen des Herrn in einem Fort. Und deshalb sperrtet ihr ihn hier ein? Zu seinem eigenen Schutz. Wir wussten ja nicht, welche Ausprägungen die Besessenheit noch annehmen kann. Und um den Frieden im Kloster zu wahren. Ich werde mir Bruder Gideon einmal ansehen. Warum? Weil ich sicher gehen muss, ob nicht noch etwas Böses in ihm wohnt. Etwas, das mir beim Kampf mit dem Greuel in die Quere kommen kann. Wird das lange dauern? Ostende mihi corpus Christiani, huius hominis, utrum ab omni topia diabolico, qua repetitius es anima tua sit mondata, in sede demoniace nunc te ostende si, ad hoc in eo es, vel in eternum sileas. Gut, gut. Und das war jetzt alles? Ja, vorerst zumindest. Winter, du darfst doch nicht allein an den Fluss. Na jetzt? Da du hier bist, Ida, bin ich doch nicht mehr allein. Was ist denn los? Dein Bruder ist los. Wieso? Was hat Brun dir denn getan? Nichts. Ich soll ihn heiraten. Was? Torits Asche schwimmt noch auf dem See und dennoch verkauft mich mein Vater als neue Schwiegertochter an deinen. Verkaufen? Wofür? Für Macht. Ich verstehe kein Wort. Ida, das Einzige, was du verstehen musst, das Einzige, das ihr alle hier begreifen müsst, ist, dass ich selbst bestimme, wen ich zum Mann nehme. Aha. Und das wäre? Jedenfalls nicht dein Bruder Brun. Hey da, was hast du an meinen Tränken zu suchen? Den Extrakt vom Bilsenkraut. Finger weg von den Flaschen. Dämonenjäger hin oder her. Das hier ist das Infirmarium. Hier entscheide ich. Gut, dann such du es für mich, Thaddäus. Habt ihr nur alle mit dem Bilsenkraut? Ist euer Leben so schrecklich, dass ihr euch betäuben müsst? Ich will nur kurz daran riechen. Mir war so, als hätte ich den Duft des Krauts heute im Nordturm in der Nase gehabt. Im Nordturm? Vielleicht muss ich nicht mal daran riechen. Du hast eben angedeutet, dass noch jemand nach dem Extrakt der Bilse gefragt hat. Wer war das? Ich schwor den hippokratischen Eid, Jakob. Der verbietet es mir, darüber zu sprechen. Gut, dann machen wir es so. Ich nenne dir genau einen Namen. Widersprichst du, werde ich nicht weiter fragen. Schweigst du, weiß ich, dass er das Bilsenkraut von dir wollte. Und denke daran, ich frage im Auftrag des Erzbischofs. Also, war es der Vater Abt? Du hast mir sehr geholfen, Bruder Thaddäus. Winter, mein Kind. Komm jetzt rein und iss etwas. Ich hab keinen Hunger, Mutter. Du hast die letzten beiden Tage alles ausgekotzt und heute kaum einen Bissen gegessen. Du kannst nicht den ganzen Tag bei den Hühnern sitzen und schmollen. Dann sorg dafür, dass er von seinem Plan ablässt. Du kennst deinen Vater, Swinter. Wenn er sich erst etwas in den Kopf gesetzt hat... Du kannst es ihm ausreden. Wenn es jemand schafft, dann du. Aber warum? Was ist so schlimm daran, Brun zu heiraten? Er ist ein guter Junge. Ein bisschen unbedacht vielleicht. Aber du wirst sehen, das gibt sich mit der Zeit. Ich will ihn nicht. Es ist schwer, hier oben einen guten Mann zu finden. Ich weiß. Du musstest dich mit Vater begnügen. So redest du nicht über ihn, hörst du? Er liebt dich mehr als sein Leben. Er liebt es, Schulze zu sein. Ich bin für ihn nur die Ware für ein Tauschgeschäft, das ihm nutzt. Du weißt nicht, wovon du redest. Dein Vater wahrt den Frieden. Wenn Dolf der Schulze wird oder Veit, dann geht es den Mönchen da oben an den Kragen. Und danach dann uns Leuten hier im Quill. Wir können uns nicht mit der Kirche anlegen. Die beherrscht das ganze Land und ihre Rache wird schrecklich sein. Wenn du den Sohn vom Ziegenbauern heiratest und ihm sein erstes Kind gebierst, dann wird Brun Schulze. So hat es dein Vater mit Veit abgemacht. Sein erstes Kind gebierst. Dann bist du die Frau des Schulzen. Und du wirst Brun davon überzeugen, dass den Mönchen nichts passiert. Zum Wohl für uns alle. Veit, was ist in dich gefahren? Erst schickst du mich los, um allen zu sagen, dass ich Schulze anstelle des Schulzen werden will? Und jetzt sagst du, ich soll doch nicht? Ja, verzeih mir, Dolf, ich war vielleicht etwas voreilig. Meine Leibschmerzen, sie haben mir ein wenig den Verstand vernebelt. Wie stehe ich denn jetzt da vor den Leuten? Alle lieben dich, Müller. Niemand denkt schlecht von dir. Ich gehe doch jetzt nicht noch mal von Tür zu Tür und nehme alles zurück. Ich bitte dich doch nur um ein wenig Geduld. Wir können erst etwas gegen die Mönche unternehmen, wenn der Dämonenjäger aus dem Tal verschwunden ist. Der Mann ist gefährlich. Ich dachte, Ulrich sollte sich um ihn kümmern. Ulrich ist jenseits von Gut und Böse. Wer weiß, ob auf ihn Verlass ist. Ulrich hat seine Tochter verloren. Genau wie ich. Und ich will Rache für ihren Tod. Die sollst du bekommen, sobald der richtige Moment gekommen ist. Also wann das ist, das entscheidest nicht du, Falk. Dolf, jetzt warte doch. Ach. Servus, Dolf. Gerlind. Alles in Ordnung, Falk? Ja, ein kleines Missverständnis, mehr nicht. Brauchst du was, Gerlind? Ziegenmilch oder frische Ziegenleber? Die gibt deinem Ulrich Kraft beim Schmieden. Nein, ich wollte zu Helrun. Ah, ja, Helrun ist im Haus. Du kennst den Weg. Gerlind, ich dachte, Veit wär's. Nein, der sitzt draußen auf der Bank und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Er kann kaum noch was anderes tun. Seine Gedärme plagen ihn Tag und Nacht. Und keiner deiner Tränke kann ihm helfen? Noch habe ich nicht den richtigen gefunden. Aber vielleicht hast du ja einen, der mir hilft. Was plagt dich? Schlaflosigkeit? Ich meine, seit Ortrud tot ist. Du kannst es ruhig aussprechen, Helrun. Es muss so schwer für dich sein. Es ist kaum auszuhalten. Aber ich bin nicht wegen mir hier. Nein? Es geht um Ulrich. Ich erkenne ihn nicht wieder. Ortruds Tod hat ihn verändert. Ich meine mich auch, aber nicht so. Er ist getrieben von der Gier nach Rache. Er hat sich diese Lanze geschmiedet, den Gräueltöter. Er spricht mit der Waffe, als wäre sie ein Lebewesen. Aber wenn ich mit ihm reden will, wendet er sich ab und geht in die Schmiede oder zum Kloster, um mit dem Dämonenjäger umherzuziehen. Und abends schweigt er und frisst alles in sich hinein. Und dann ist er plötzlich wieder aufbrausend, so heftig, dass ich Angst vor ihm bekomme. Hat er dich geschlagen? Nein, aber ich weiß nicht ein noch aus. Ich will einfach, dass er wieder zu sich kommt. Ich will meinen Ulrich zurück. Das kann ich gut verstehen, ja. Hier, misch das unter sein Essen. 3 Tropfen in die Mahlzeit, nicht mehr. Und nur 2-mal am Tag. Hörst du? Und das wird ihm helfen, ja? Das Mittel wird ihn ruhiger machen. Aber sein Leid kann es ihm nicht nehmen. Männer, auf euch liegt eine große Verantwortung. Mit Feuer und Schwert sollt ihr den Unglauben aus dem Zirnertal vertreiben und den Boden bereiten für eine neue Zeit in der ehrwürdigen Abtei Maria Zirn. So reitet hinaus und macht unserem Herrn Jesus Christus Ehre. Wohlgesprochen, Clemens von der Alz, wohlgesprochen. Eure Exzellenz, ich wusste nicht, dass ihr... Ich lasse es mir doch nicht nehmen, die tapferen Streiter, die für die heilige Mutterkirche in den Kampf ziehen, gebührend zu verabschieden. Oder hast du etwas dagegen, Clemens? Wie könnte ich, Eure Exzellenz? Also gut. So zieht von dannen mit Gottes Segen. Und bedenkt stets eines, eure Feinde sind die Heiden, nicht die Mariänser Mönche. Bis auf den mit Namen Gideon wird keinem von ihnen auch nur ein Haar gekrümmt. Und Gleiches gilt auch für den Mann, der euch begleitet, den treuen Severin Dornberger. Martin von Dänemark? Ja, Eure Exzellenz. Du bringst Severin sicher ins Zirnertal und hierher zurück, nach Salzburg. Verstanden? Ja, Eure Exzellenz. Du persönlich bürgst für sein Wohl mit deinem eigenen. Wenn Severin sterben sollte, ist dein Leben verwirkt, Martin von Dänemark. Ja, ist ja gut. Seid nicht so ungeduldig, Täubchen. Es sind doch genug Körner für euch alle da. So ist's gut. Na, seht mal da, wir bekommen Besuch. Ein weißes Täubchen. Dich habe ich noch nie gesehen. Wo kommst du nun her? Aus Herrenchiemsee oder Salzburg? Ja, ruh dich aus nach deinem Flug. Ich schau derweil, welche Nachricht du uns bringst. Gut machst du das. Zeig her, was du hast. Wer hat dich losgeschickt? Was? Oh, Nein, nein, nein. Das dürfen Sie nicht. Himmlischer Vater, allmächtiger Schöpfer und Lenker der Welt. Was soll ich nur tun? Gerlit, wo bleibt das Essen? Gleich, Mann. Nur noch einen Augenblick. Beeil dich. Den ganzen Tag laufe ich mit dem nichtsnutzigen Dämonenjäger durchs Tal und höre mir seine Geschichten an. Mein Magen knurrt wie ein hungriger Wolf im Winter. Hier, frischer Eintopf. Der gibt dir deine Kraft zurück. Du kannst ruhig schon anfangen. Ulrich, was ist in dich gefahren? Meinst du, ich hätte nicht gemerkt, dass du etwas ins Essen gemischt hast? Hm? Ulrich? Ulrich. Willst du mich vergiften? Es ist doch nur zur Beruhigung ein Trank von Hellruhn. Bist du überhaupt mein Eheweib? Hm? Gerlind? Ulrich, bitte. Oder bist du das Gräuel? Lass mich los. Hast du dich in meine Frau verwandelt? Ha? Hast du auch sie getötet? Ich hab keine Luft mehr, Ulrich. So wie der Ortrud getötet hast. Ha? Ich vermisse unsere Tochter genauso sehr wie du. Komm her zu mir. Ulrich, komm her. Ist gut. Ist doch gut. Vater Abt! Ich bin es, Matthias. Vater Abt, seid ihr da? Nun komm schon herein, bevor du die Tür in zwei schlägst. Allmächtiger, was ist mit dir, Matthias? Du schaust rein, als hättest du den Leibhaftigen gesehen. Hier, Vater Abt. Was ist das? Eine Nachricht aus Salzburg. Jesus Christus und aller Heiligen, das kann nicht wahr sein. Ein Verfahren gegen... Sie wollen die Heiden und uns. Es tut mir so leid, Vater Abt. Wie konnte das geschehen? Wie konnte das, was hier im Geheimen geschieht, nach Salzburg gelangen? Wer hat uns verraten? Bartholomäus? Oder dieser Pilger? Sie sind unschuldig, Vater Abt. Was? Woher willst du das wissen? Weil ich es war. Ich habe alles weitergegeben, was ich erfahren habe. Unsinn, Matthias. Du bist ein frommer Christenmensch und treuer Diener dieser Abtei. Clemens von der Alz hat mich hierher entsandt. Vor 8 Monaten. Matthias, in Maria Zirn herrschen die Sünde, die Lüge und die Gier und nicht der Glaube. Ein dunkler Schatten fällt auf die Erscheinungsstätte der Jungfrau Maria. Der heilige Ort wird beschmutzt vom schändlichen Verhalten der Marienser. Und nur eine reine Seele, ein gottesfürchtiger Christ wie du, Matthias, kann das ändern. Schließ dich den Mönchen im Zirnertal an. Werde einer von ihnen. Halte Ohren und Augen offen und berichte mir, was dort Frevelhaftes vor sich geht. Aber Clemens, wie soll ich... Du bist mit Brieftauben vertraut, wie ich hörte. Es wird dir ein leichtes sein, den Posten des Taubenwärters zu ergattern. So kannst du mir jederzeit Nachrichten nach Herrn Chiemsee schicken. Matthias. Ich habe schwere Sünden auf mich laden müssen. Die tote Schmiedstochter verstecken all die Lügen. Und nun diese Nachricht. Ich habe einem Mann gedient, der mir vorgemacht hat, er sei um die Rechtschaffenheit dieser Abtei besorgt. Dabei war er nur auf Macht aus. Ein Dompropst, der Bischof werden wollte mit allen Mitteln. Weißt du, was du getan hast? Ich wollte das Richtige tun. An einem Ort, an dem so viel Falsches geschieht. Du trägst die Schuld an dem, was nun passiert. Nein, Vater Abt. Wir beide tragen die Schuld daran. Ich habe Sünden begangen, um Maria Zirn zu beschützen. Das hat Menschen das Leben gekostet. Aber deine Taten, Matthias, löschen unseren ganzen Orden aus. Die Marienser wird es nicht mehr geben. Die Benediktiner werden die Abtei an sich reißen. Die Heiden aus Quill, Herr im Himmel, ich wollte sie bekehren, aber nun werden sie abgeschlachtet. Und die landlosen Bauern, die ihren Platz einnehmen, die werden keinen Schößling aus diesem kargen Land herausbekommen. Die Felder werden verdorren, die Tiere verhungern, die Bauern und die neuen Mönche das Tal verlassen. Das Kloster wird verfallen und die Wallfahrtsstätte in Vergessenheit geraten. Und das alles nur wegen dir. Ich... Geh mir aus den Augen, Matthias! Geh mir aus den Augen! Mutter sagt, du willst mich sehen? Ah, Brun, mein Sohn, ja. Hier ist ein Stück Ziegenleber. Es ist ganz frisch. Nein, danke. Immer noch nicht? Nein. Wenn du ein Mann werden willst, musst du Leber essen. Sie macht dich stark. Ein andermal, Vater. Meinetwegen. Komm, Brun, lass uns spazieren gehen und uns ein wenig unterhalten. Dein Bein, das taugt doch wieder, oder? Es schmerzt noch, aber mit der Krücke geht's. Was schmerzt, das heilt. Na komm. Wo wir bei Schmerzen sind, Vater. Hm? Was macht dein Bauch? Na, die Pein kommt und geht. Wir sind nicht gerade vom Glück verfolgt, was? Die Götter prüfen uns, Brun. Ja, mag sein. Sie prüfen uns hart. Und weil wir nicht nachgeben, weil wir standhaft bleiben, belohnen sie uns. Wie meinst du das? Womit belohnen sie uns? Ich weiß, du trauerst noch um Torit. Es ist schrecklich, was das Gräuli angetan hat. Ja, das ist es. Aber wir müssen auch nach vorne schauen, Junge. Du hast eine große Zukunft in Quill. Du wirst der nächste Schulze. Woher willst du das wissen? Weil es abgemacht ist. Mit Lamprecht. Wenn er stirbt, trittst du an seinen Platz. Das Einzige, das du dafür tun musst, ist Zwinter heiraten. Zwinter? Sie kann mich doch nicht mal besonders leiden. Sie kann sich glücklich schätzen, einen wie dich zu kriegen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich sie... Es ist beschlossen. Durch eure Hochzeit werden unsere und Lamprechts Familie sich vereinen. Quill braucht diesen starken Bund. Du wirst das Dorf führen und viele Kinder zeugen. Das wird den Göttern gefallen. Hast du mich verstanden? Vater, aber was ist denn mit den Brüdern in ihrem Kloster? Du hast doch immer gesagt, sie erzürnen die Götter. Deshalb geht doch das Gräuel um. Um das Christenpaar kümmern wir uns, wenn Zwinter und du verheiratet seid. Und was das Gräuel angeht. Wir bleiben in Quill. Wir haben genug zu essen und zu trinken hier. Den Brüdern wird die Nahrung schneller ausgehen. Dann werden sie sich aus ihren Mauern trauen müssen. Und die Bestie aus dem Schlund wird sich um sie kümmern. Bartholomäus, was ist hier los? Ja, das frag ich dich, Welpe. Dein Freund Matthias ist nicht da und der Vater Abt auch nicht. Aber der Vater Abt hat noch nie ein Gebet versäumt. Eben. Also du Nichtsnutz. Was weißt du darüber? Nicht das Geringste. Du sollst nicht lügen, Johannes. So stand es auf den Tafeln Mose und so steht es in der Heiligen Schrift als göttliches Gebot. Also raus mit der Sprache. Ich weiß nichts. Und überhaupt, wer von uns beiden steckt seine Nase denn in alle Dinge, die in den Klostermauern vor sich gehen? Jetzt werd nicht frech, Welpe, sonst stutze ich dir das Fell. Hey, wo willst du hin, Johannes? Niemand hat dir erlaubt, das Gebet zu schwänzen. Und lass meinen Schmerz aufgehen wie den Stern von Bethlehem. Auf dass er mich führe aus der Verdammnis zurück auf den rechten Weg. Und lass mein Blut zu einem Strome anschwellen. Auf dass er mich an die Gestade der Unschuld schwemme. Matthias! Stell dich weg, Johannes. Ich habe Buße zu leisten. Herr im Himmel, willst du dich umbringen? Dein Rücken ist nichts als offenes Fleisch. Gib mir den Bienenschwarm. Lass mich! Was ist passiert, Matthias? Ich habe uns alle verraten. Ich habe dich gewarnt, kleines Mönchlein. Als du im Sturm in meiner Hütte warst, da hab ich dir gesagt, du sollst das Tal verlassen, bevor es dich verlässt. Du hättest auf mich hören sollen. Geh mir aus dem Weg, verrücktes Heidenweib! Wenn du bei denen bleibst, die du Brüder nennst, wirst du mit ihnen untergehen. Das ist, was ich dir versprochen habe. Du kannst sie nicht retten. Hörst du? Du kannst sie nicht retten! Du kannst sie nicht retten! Wenn das Gräuel dich geholt hätte? Vergiss das Gräuel. Vergessen? Es hat Ortrud und Tore zerfleischt. Und einen deiner Brüder. Zwinter, ich... Oder weißt du etwa, wann es kommt? Das Gräuel. Sollte ich deshalb den Trank nehmen, von dem ich kotzen musste? Zwinter, du musst mir zuhören. Du bist in großer Gefahr. Der Erzbischof von Salzburg hat Krieger ausgeschickt. Sie kommen hierher. Sie sollen jeden von euch Heiden töten, weil wir euch nicht bekehren konnten. Ihr sollt alle sterben. Was? Schst! Greif Weißt du jetzt, warum ich herkommen muss? Wir müssen verschwinden, Zwinter, sofort, bevor es zu spät ist. Woher weißt du das mit den Kriegern? Es kam eine Taube aus Salzburg mit einer Nachricht, in der alles stand. Da muss ich meinen Eltern Bescheid geben und den anderen im Dorf. Wie stellst du dir das vor? Sie werden fragen, woher du das weißt. Willst du dann sagen, mein Geliebter aus dem Kloster hat es mir gesagt? Wir müssen fort von hier, jetzt. Ich kann meine Eltern nicht im Stich lassen. Zwinter, bitte, ich liebe dich, Zwinter. Komm mit mir. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier für zwei feine Vögelchen? Ihr habt gerade die 7. Folge von Greuel gehört. In der 8. und letzten Folge treffen die Söldner an der Klamm ein und es kommt zum ersten Kampf. Wenn ihr später weiterhören wollt, abonniert doch diesen Podcast in eurer App. So findet ihr schneller wieder zurück. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Greuel.